Das Aufnahme Gespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Sehr gerne, bitteschön. Ja, bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Yilmaz Mehmet. Yılmaz Mehmet. Könnten Sie das langsam und deutlich buchstabieren? Ja, mein Nachname ist Y-I-L-M-A-Z und mein Vorname ist M-E-H-M-E-T. Okay, danke, Herr Yılmaz. Wie alt sind Sie und wann genau sind Sie geboren? 47 Jahre alt. 47 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Am 18. November 1978. 78, 1900. Okay. Wie groß sind Sie, Herr Yılmaz? Ich bin 1,75 Meter groß 75, okay. Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? und wiege ungefähr 78 Kilogramm. 78 Kilo. Okay, danke für die Informationen. Was führt Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Also Jumas? ich komme heute zu Ihnen, weil ich sehr, sehr starke Bauchschmerzen habe. Bauchschmerzen. Ja, es tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Seit wann leiden Sie darunter? Also ich habe das ungefähr seit 13 bis 14 Stunden. 13, 14 Stunden. Ja, das hat in der Nacht angefangen, heute Nacht. Okay, So gegen 12 Uhr. 12 Uhr. Okay, danke. Und wo könnten Sie mir zeigen, wo genau die Schmerzen sind? Also die sind im Oberbauch. Oberbauch. Genau. Okay. Strahlen Schmerzen irgendwo hinaus, Herr Jemas? Also ich habe die Schmerzen manchmal auch im Rücken. Rücken. Okay, wichtig zu wissen, danke. Und sind die Schmerzen plötzlich oder eher Ja, langsam plötzlich, aufgetreten? plötzlich, ganz plötzlich. Plötzlich. Okay. Ich würde gerne wissen, ob diese Schmerzen dauerhaft oder schwinden zeitweise. Dauerhaft ist oder Die verschwinden sind die ganze zeitweise. Zeit da. Ganz Zeit da. Okay. Werden die Schmerzen im Laufe der Zeit stärker oder lassen sie nach? Also wie gesagt, seit 12 Stunden sind sie ungefähr gleich. Gleich. Okay. Nicht eine Verschlimmerung. Okay. Ja, Herr Yılmaz, wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen und 10 die stärksten Schmerzen bedeutet? Acht, acht. 8. Oh, es sieht so aus, dass Sie starke Schmerzen haben. Möchten Ja. Sie Schmerzmittel oder könnten Sie das Ich bis würde zum gerne Ende des Schmerzmittel Gesprächs haben. Ich habe aushalten? sehr starke Schmerzen. Ach so, okay. Haben Sie Allergie gegen welche Nein, Medikamente? nein. Gut. Gut zu wissen. Okay, ich rufe die Krankenschwester, damit sie ein Schmerzmittel bekommen können. Dankeschön. Vielen Okay. Dank. Ja, Herr Yılmaz, könnten Sie mir diese Schmerzen genau beschreiben? Stechend, bohrend oder drückend oder? Also das sind drückende und stechende Schmerzen. Und Drückend und. mit Übelkeit und ich habe auch schon zweimal erbrochen. Zweimal. Okay. Seit wann leiden Sie auch unter Übelkeit? Die Nacht jetzt. Je nach. Okay. Und Sie müssten sich zweimal übergeben. Wie sah Richtig. das Erbrochene aus? Also das, was ich gegessen habe, kam raus. Okay. Mit Essensreste. Ja, klar. Frau Herr Yılmaz, gibt es einen Auslöser für Ihre Schmerzen oder für Ihre Beschwerden? Haben Sie etwas Nein, nein, Ungewöhnliches nein, bemerkt? nein. Okay. Darf ich fragen, ob Sie gestern was Sie gestern gegessen haben? Also ich habe gestern eigentlich nur Gemüse und Suppe getrunken. Könnte Sie das wiederholen? Ich habe Gemüse gegessen und Suppe getrunken. Super, okay, super Suppe. geht. Okay. Gemüse. Könnte es sein, dass dieses Essen verdorben war? Ich denke nicht. Also wir haben frisch gekocht. Frisch gekocht. Wichtig zu wissen. Hat jemand in Ihrer Umgebung ähnliche Beschwerden? Nein. Wichtig zu wissen. Und Herr Yilmaz, gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert? Nein, also ich habe die Schmerzen die ganze Zeit. Ganze Zeit, aber Sie haben keine eine Verlinderung oder verstärkende Faktoren bemerkt. Nein, nicht wirklich, nein. Okay. Ja, Herr Limas, haben Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? Also solche Schmerzen habe ich noch nie gehabt. Das ist zum ersten Mal. Zum ersten Mal so Okay. stark, ja. Okay, danke. Ich Sehr habe freundlich. manchmal solche Schmerzen gehabt, aber die sind von selbst wieder weggegangen. Okay, und ja, haben Sie dagegen irgendwelches Medikament eingenommen oder etwas ausprobiert? Also ich habe jetzt die Nacht, habe ich schon zwei Ibuprofen eingenommen. Zwei Ibuprofen dagegen. Haben diese zwei Ibuprofen dabei Ihnen geholfen? Ja, aber ganz wenig nur, ganz Ganz wenig. wenig teilweise. Okay. Wie war die Dosierung der Ibuprofen? 400 Milligramm. 400 Milligramm. Ich habe zwei Stück eingenommen. Okay. Aber aus medizinischen Sicht sollten Sie nicht zwei Medikamente gleichzeitig eingenommen Ja, oder ohne ärztliche Rat ich nehme die auch bei sollten Sie nicht. Kopfschmerzen immer ein. Da helfen die immer Ja. ganz gut. Zwei Stück Ja. auf einmal. Aber ja, ohne ärztlichen Rat sollten Sie nicht. Bitte achten Sie darauf Okay. hier. Okay, das ist wichtig für Ihre Gesundheit. Und ja, Herr Yilmaz, haben Sie Fieber, Stuhlfrost, Nachtschweiß oder kalten Nein. Schweiß? Nein. Okay. Haben Sie Brustschmerzen, Atemnot oder Herzrasen? Brustschmerzen habe ich nicht. Ich glaube schon, dass ich etwas Herzrasen habe. Herzrasen. Ja, weil ich Schmerzen habe. Weil ja, kann sein. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein. Oder haben Sie etwas Ungewöhnliches beim Wasserlassen bemerkt? Nein. Gut zu wissen. Und wie sieht es mit dem Stuhlgang aus? Ist auch normal. Normal, okay. Wie ist Ihr Appetit, Herr Jonas? Aktuell habe ich keinen Appetit, ich habe Fühlt, Schmerz. ja, bis diesen Schmerzen, wie War war? alles gut, wir haben ja gestern Gut. noch Suppe getrunken, war alles gut. Okay. Ja, schön. Und haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Nee, eigentlich bin ich schon seit mehreren Jahren immer gleich vom Gewicht her. Ja, gut. Ja, und schlafen Sie gut oder haben Sie Schwierigkeiten einzuschlafen oder Heute habe durchzuschlafen? ich nicht gut geschlafen wegen Schmerzen, aber ansonsten schlafe ich immer sehr gut. Okay, das ist verständlich. Natürlich, wenn man solche Schmerzen haben, kann nicht gut schlafen. Okay. Ja, klar. Herr Yilmaz, gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Zum Ich Beispiel habe chronische keine bekannten Erkrankungen? Erkrankungen. Oh, Keine gut. bekannten Erkrankungen. Keine be bekannte Krankheiten. Wurden Sie schon mal operiert? Am Knie. Knieoperation. Wann? Meniskusoperation habe ich gehabt vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren könnten Sie wiederholen. Was für eine Operation hatten Eine Sie? Meniskusoperation. Meniskus, okay. Rechts oder links? Rechts. Rechts. Okay, das habe ich notiert. Und vor 10 Jahren war die Operation komplikationslos Ja, hat alles gut geklappt. gut. Ja, Herr Yilmaz, außer Ibuprofen, nur zweimalige angewendete Ibuprofen, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Nein, nein, nur halt Ibuprofen bei Kopfschmerzen, ne? Ich habe oft Kopfschmerzen. Okay. Nur Ibuprofen 400 Milligramm bei Bedarf. Genau. Sie haben eben schon gesagt, dass Sie auch Kopfschmerzen haben. Ja, habe ich Seit wann oft. leiden Sie darunter? Ist es oder wurde diese Kopfschmerzen diagnostiziert? Nee, ich glaube, das ist stressbedingt. Stressbedingt. Waren Sie Ich deswegen beim glaube. Arzt? Nein, ich war nicht beim Arzt. Okay. Ja, vielleicht deswegen können Sie auch Ihren Hausarzt besuchen, um eine richtige Diagnose stellen und um die anpassende Behandlung zu planen. Ja, Okay? okay. Ja. Ja. Herr Yılmaz, sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ich habe Allergien oder Fragen nach Medikamentallergie gefragt, aber ich würde gerne wissen, ob Sie weitere Allergien oder Unverträglichkeiten haben. Nicht, dass mir bekannt wäre. Gut. Darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben, Herr Yılmaz? Ich rauche sehr selten, manchmal nur bei Manchmal Feiern oder bei feiern. Besonderheiten. Eine Zigarette Ein oder zwei Zigarette. Zigaretten manchmal, maximal. Sie können Aber auch nicht einfach, jeden Tag. Also aber vielleicht dreimal ja, im Jahr oder so. wie bitte? Vielleicht dreimal im Jahr. Dreimal im Jahr. Das Vielleicht. ist ja, das ist schön, dass Sie zu wenig Zigarette oder Sie zu wenig rauchen. Aber ich empfehle auf jeden Fall medizinisch. Aus medizinischer Sicht damit aufzuhören. Bitte, ja, Ich guck mal, ist ja vielleicht, nicht so ja, schlimm, ne? kann sein, ja, das kann besser sein. Trinken Sie Alkohol? Ja. Wie viel und wie oft? Wie Also immer intensiv? so ein Feierabendbier trinke ich. Und Vorher. Wie viel? manchmal Vielleicht auch, also ja, so drei, vier Flaschen. drei, vier Flaschen Bier. Okay. Wie oft, zum Beispiel pro Woche oder pro Monat, meinen Sie, Nee, mit ja, also gelegentlich? alle 2 Tage, 3 Tage. Alle 2 Tage, auch so, das habe ich anders verstanden. Okay, alle 2 Tage, ja, das ist so viel, Herr Yilmaz. Ich Ja, ich habe empfehle einen Ihnen stressigen natürlich, Beruf. Ich ja, das kann muss ich gut runterkommen verstehen. abends, wenn ich nach Hause komme. Ja, das kann ich gut verstehen. Ihre Situation ist natürlich nachvollziehbar, aber es gibt noch weitere Methoden, um mit Stress umzugehen. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, nach dem Gespräch kann ich einen Termin vereinbaren mit einer Spezialistin oder noch etwas Ja, kann sein. können wir mal gucken, ob das hilft oder nicht hilft. Okay. Ja, also. Herr Yılmaz, routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben. Also ich nehme keine harten Drogen ein, nein. Gut. Gut zu hören. Danke für diese Informationen. Sind Sie vollständig geimpft? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und Sie haben Stress bei der Arbeit Ich habe und viel zu auch tun. Ja. viel zu tun. Haben Sie Stress auch zu Hause? Nee, zu Hause habe ich keinen Stress. Bei der Arbeit nur. Gut. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein. Ja. Ich habe noch eine Frage zu Ihren Familien. Sind Ihre Eltern gesund oder? Ja, die haben beide Bluthochdruck, beide Diabetes. Beide. Und haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, ja. Ist er gesund Ja, oder der hat ist er? auch gesund. Gut, so wissen. Ja, Frau Herr Yilmaz, sind Sie verheiratet? Ich habe eine Freundin. Freundin. Leben Sie allein oder mit Ihrer Mit Freundin? meiner Freundin. Okay. Haben Sie Kinder? Nein. Keine Kinder. Und was machen Sie beruflich, Herr Yilmaz? Ich bin Koch. Koch. Oh. Okay, Herr Yılmaz, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ja, laut Ihrer Beschwerden habe ich einen Verdacht auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Okay. Ja, Ihre Beschwerden, die Sie mir erzählt oder erwähnt haben, passen dazu. Und, Ja. aber das bleibt nur eine Vermutung. Deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich ausführlich untersuchen, dann Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen. Okay. Und danach werde ich eine EKG schreiben, um mögliche Herzursache auszuschließen. Und danach Oder darüber hinaus werde ich ein Bauchultraschall durchführen. Das ist wichtig für uns, um eine richtige, genaue Diagnose zu stellen. Sobald Ihre Ergebnisse vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Dann komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Haben Sie Sehr Fragen gerne. oder gibt es noch etwas, das Sie hinzufügen möchten? Nein, danke schön. Das ist, ich hoffe, Sie können mir helfen. Okay, ja. Ich hoffe auch. Ich glaube. Danke. Bitte warten Sie auf mich. Ich komme gleich. Alles klar, wir machen jetzt. Hat jemand noch weitere Fragen oder können wir als das Gespräch anfangen? Vielleicht, ich brauche ein paar Minuten. Wir lassen Ihnen ein bisschen Zeit. Sieht Ihnen Sodbrennen, Sauerstoffstoßen oder Völlegefühl aufgefallen? Ich habe Sie nicht verstanden, es tut mir leid. Sind Ihnen Sodbrennen oder Sauerstoffstoßen oder Völlegefühl aufgefallen? Ah, okay. Nein, alles in Ordnung gewesen. Kein Sodbrennen, kein Völlegefühl. Ja. Ja, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich Hallo. habe einen neuen Patienten aufgenommen. Ich möchte diesen Patienten vorstellen. Haben Sie Zeit? Darf ich vorstellen? Ja, bitte, gerne. Okay. Es geht um Herrn Mehmet Yılmaz. Er ist 47 Jahre alt und geboren am 8.11.1978. Er ist 1,75 Meter groß und wiegt 78 Kilogramm. Er kam heute zu uns wegen seit 13 Stunden bestehender Oberbauchschmerzen. Laut Aussage des Patienten sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten. Er berichtet, dass die Schmerzen in den Rücken ausstrahlen. Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen drückend und stechend. Die Schmerzintensität liegt bei 8 von 10. Weil der Patient solche starke Schmerzen hatten, musste ich das Anamnesegespräch unterbrechen, damit sie ein Schmerzmittel bekommen konnten. Ähnliche Beschwerden hat der Patient nicht. Keine ähnliche Beschwerden hat der Patient. Begleitend plagte er Übelkeit und zweimalige Essensreste enthaltenes Erbrechen, des Erbrechen. Und ja, vegetative Anamnestisch, Entschuldigung, ja, auch Entschuldigung, Herzrasen, Tachykardie, begleitend klagt er über Tachykardie, Übelkeit und Erbrechen, zweimaliges Erbrechen, mäliges Erbrechen. Vegetativ-anamnestisch ergab sich schmerzbedingte Insomnie. Ja, weitere Vegetative ist unauffällig. Ja, die Vorerkrankung, Vorerkrankung Anamnese und Allergieanamnese war unauffällig. An Operationen ist eine rechtzeitige Meniskusoperationen bekannt. Gegen ihre Kopfschmerzen nimmt er Ibuprofen 400 Milligramm bei Bedarf ein. Bei der Ochsenanamnese erwähnt er bei der Ochsenanamnese berichtete er über einen seltenen Rauchen, Anamnese und sowie den Konsum 3 Wir vielleicht Bier jede 2 Wochen. Drogenkonsum wurde verneint. Jede Er zwei hat Wochen oder jeden zweiten Tag? jede 2 Tage, Entschuldigung, jede 2 Tage, ja, natürlich. Er trinkt zu viel Alkohol. Also man kann sagen, er hat einen gelegentlichen Nikotinkonsum, aber einen Gelegentlich. regelmäßigen Alkoholkonsum. Okay, ja. Danke, Herr Obert. Und bei der Arbeit hat er Stress. Die Familienanamnese ergab, Was macht er beruflich? ja, ich komme Ach so, gleich, ja. pardon. Bei der, ja, die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus Typ 2 bei beiden Eltern. Und sozialanamnestisch ist er Koch, keine feste Beziehung, keine Kinder und ledig. Der hat eine Freundin, oder? Ja, eine feste Beziehung Ich mit habe einer verstanden, Freundin. keine. Ich habe keine verstanden. Okay. Ah, okay, ja. Eine Beziehung mit ihrer Freundin. Mit seiner. Mit seiner, Entschuldigung, seiner Freundin, ja. Okay. Ja, nach anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine akute Pankreatitis. Dafür sprechen drückende, stechende und Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in den Rücken und Entschuldigung, ja, ich hab Inappetenz und Übelkeit und Erbrechen. Und auch intensive Alkoholkonsum. Differentialdiagnostisch kommen eine Ulkusventrikülie oder ein ACS in Betracht. Genau. Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, Blut für das Labor abnehmen. Und mögliche Herzprobleme oder kardiale Ursache auszuschließen, sollte ein EKG geschrieben werden. Und auch natürlich des Weiteren werde ich Sonnenabdomen durchführen, sowie ein CT-Abdomen mit Kontrastmittel oder gegebenenfalls eine MRCP veranlassen. Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte, auch Cholestase-Parameter, Amylase, Lipase und auch Lipidprofil und Urinstatus kontrollieren lassen. Auch natürlich, um eine mögliche Ursache auszuschließen, muss ich auch im Labor Herzenzymen kontrollieren lassen. Und die Ja, und auch Elektrolyte. In-Stuhl-Diagnostik Elastase 1 ist auch wichtig, weil mein Verdachtsdiagnose akut Pankreatitis ist. Und auch Elektrolyten, Entschuldigung, auch Elektrolyte, ja. wichtig, besonders Calcium und Also Sie Potassium. müssten, glaube ich, keine unbedingt eine Stuhlprobe machen, Ah, weil okay. eine Stuhlprobe, die dauert 3 Tage, 2 Tage Ach ungefähr, so. ja, hier in Deutschland. Da können Sie eine Elastase nachweisen für eine Pankreas. Insuffizienz. Ach so, nie Aber nicht für akut eine fallen. Entzündung normalerweise. Ne? Ja, Also Sie für haben eine recht. Entzündung machen Sie normalerweise keine Stuhlprobe. Nur wenn Sie den Verdacht haben auf eine Pankreasinsuffizienz, ne, bei einer Ja. chronischen Pankreatitis, dann kann man das machen natürlich im Verlauf. Ja. Ich würde auch Blutzucker und Hemoglobin A1C kontrollieren lassen, weil der Patient über 45 Jahre alt und Richtig. Genau. Alkoholkonsum und auch familiäre Belastung hat. Was machen Sie denn therapeutisch? Wie helfen Sie diesem Patienten? Ja, sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich diese Patientin intensiv stationär aufnehmen, je nach die Allgemeinzustand vielleicht ist. Ja. Als initiale Therapie würde ich Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution und auch Nahrungskarenz und symptomatisch antiemetikum analgetikum verordnen. Ja, Warum Intensivstation? weil akut Pankreatit eine lebensbedrohliche und schnell verschlimmende Was könnte passieren? was könnte Patient bis zum Tod kann es sein oder bis zum Bitte? was könnte Patient meinen, was meinen Sie Ja, was damit? könnte passieren? Warum Intensivmedizin? Warum? Ja, engmaschige Überwachung kann dieser Patientin wichtig oder wesentlich sein. Oder Wegen einer Sepsis oder weswegen? wie bitte? Ja, natürlich Sepsis. Als die Komplikationen von dieser Krankheit, egal Sepsis oder nicht. Allein um die Vitalparameter zu überwachen, ne? Um ihn zu stabilisieren, mit Ja. Volumen, damit er ausreichend Volumen bekommt. Und dann kann er. Ja, vielen Und Dank. Sehr ja. gut gemacht, sehr gut gemacht, sehr gut alles bedacht. Sie haben auch die Differentialdiagnosen sehr gut benannt, die Diagnostik sehr gut gemacht, die Anamnese war sehr gut. Also perfekt, muss man sagen. Ne? Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Fand ich sehr gut, Vielen ja. Gibt es sonst Fragen?